Der Predigtext ist heute, wenn die Herausforderung zu groß ist, aus dem Samuel Kapitel 14, die Verse 1 bis 15. Eines Tages sagte Jonathan zu seinem jungen Waffenträger: Komm, wir wollen zum Posten der Philister dort drüben gehen. Seinem Vater erzählte er nichts davon. Saul saß gerade unter dem großen Granatapfelbaum bei Mikron nahe Gibea. 600 Mann waren bei ihm, darunter der Priester Ahia. Er war der Sohn von Ikabods Bruder Ahitub. Sein Großvater war Pinhas, sein Urgroßvater Eli, der früher in Silo als Priester des Herrn gedient hatte. Ahia war in jener Zeit der Priester und trug das Priestergewand. Von Sauls Leuten hatte niemand bemerkt, dass Jonathan sich aus dem Lager geschlichen hatte. Um zu dem Posten der Philister hinüber zu gelangen, wählte Jonathan einen schmalen Weg zwischen zwei hohen Felszacken hindurch. Die riesigen Säulen ragten sie in die Höhe, die eine im Norden auf der Seite von Michmas, man nannte sie Boses, die andere im Süden gegenüber von Geba, sie hieß Senne. Jonathan sagte nun zu seinem jungen Waffenträger: Komm, wir wollen hinübergehen zum Wachposten dieser unbeschnittenen Heiden. Wer weiß, vielleicht hilft uns der Herr. Denn für ihn spielt es keine Rolle, ob wir viele oder wenige sind. Tu, was du für richtig hältst, antwortete sein Waffenträger. Ich bin dabei. Du kannst auf mich zählen. Pass auf, fuhr Jonathan fort. Wir nähern uns unseren Feinden, bis sie uns sehen. Wenn sie uns dann zurufen: Halt, keinen Schritt weiter, wir kommen zu euch herunter, dann lassen wir unseren Plan fallen und gehen nicht weiter. Wenn sie aber rufen: Kommt doch herauf zu uns, dann wollen wir hinaufsteigen. Denn das soll uns ein Zeichen sein, dass der Herr uns den Sieg über unsere Feinde schenken wird. So näherten sich die beiden ohne Deckung dem feindlichen Posten, bis sie gesehen wurden. Sieh mal einer an, begannen die Philister zu spotten. Die Hebräer kommen aus den Löchern hervorgekrochen, in denen sie sich versteckt haben. Die Wachen forderten die beiden auf. Kommt nur herauf, wir werden es euch zeigen. Los, mir nach, rief Jonathan seinem Waffenträger zu. Der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Rasch kletterten sie auf allen Vieren den steilen Hang hinauf. Jonathan voraus, sein Diener hinterher. Kaum war Jonathan oben, schlug er die ersten Philister zu Boden und sein Waffenträger tötete die anderen. Die beiden brachten bei diesem ersten Überfall etwa 20 Männer um. Die Leichen lagen in einem Umkreis von wenigen Metern. Nun brach im ganzen Heer der Philister Panik aus. Im Hauptlager, bei den Vorposten und sogar bei den Truppen, die die israelitischen Dörfer ausplündern und zerstören sollten. Und dann bebte die Erde. So versetzte Gott alle Philister in Angst und Schrecken. Wir haben einen, wie ich finde, spannenden Text vor uns. Und mit diesem Text wollen wir unsere Predigtreihe Glauben, Gott vertrauen in herausfordernden Situationen abschließen. Und ich habe die heutige Predigt mal überschrieben mit dem Titel: Wenn die Herausforderung zu groß ist. Und dafür habe ich in der Vorbereitung mal im Internet recherchiert, was mir so für Tipps gegeben werden, wie ich mit Herausforderungen in meinem Leben umgehen kann. Und ich habe euch mal drei Bilder mitgebracht, die so ein bisschen alle in die gleiche Kerbe schlagen und ja, was ich so gefunden habe, wie soll ich mit Herausforderungen umgehen. Einmal ein Buchtitel: Du kannst schaffen, was du willst. Die Kunst der Selbsthypnose. Oder das zweite, auch ähnlich: Wer an sich glaubt, kann alles im Leben schaffen. Und noch das dritte: Glaube nur an dich selbst, dann kann dich niemand mehr aufhalten. Ich habe ganz viele so Sprüche in diese Richtung gefunden, vor allem auf Facebook und WhatsApp, mit so schönen Bildchen dazu. Und was heißt das? Das heißt im Grunde, dass viele Menschen eigentlich ja nach diesen Prinzipien leben möchten oder sich das als ein Stück weit als Maßstab setzen. Die einzige Kraftquelle, die du brauchst, bist du selber. Du bist die Lösung aller Probleme. Du kannst es schaffen. Und Und der Sinn dieser Zitate ist natürlich, einen zu motivieren, ja, wenn man in herausfordernden Situationen steckt, einen Mut zu machen, an sich selbst zu glauben und ja, eben Kraft zu schenken. Ich finde aber diese Sprüche ziemlich paradox, weil letztendlich führt doch so eine Einstellung dazu, dass man total überfordert ist, oder? Also wenn ich derjenige bin, der alles schaffen muss, wenn ich die einzige Kraftquelle bin, die ich brauche, dann muss ich diesem Anspruch auch irgendwie gerecht werden. Und dann kommen Herausforderungen im Leben, wo ich merke, wow, ist ganz schön schwierig. Ich habe vielleicht gar nicht so einen großen Einfluss darauf oder die Herausforderung ist viel zu groß für mich. Ich schaffe das aus eigener Anstrengung nicht. Und dann hilft so ein Spruch mir nicht viel. Du schaffst es schon. Denn was ist, wenn plötzlich harte Situationen auftreten, wenn plötzlich eine schwere Krankheitsdiagnose kommt, wenn man einen geliebten Menschen verliert oder wenn die Ehe zu zerbrechen droht? Was ist, wenn man tief vielleicht im Sumpf einer Sünde steckt und da irgendwie nicht rauskommt aus eigener Kraft? Es gibt einfach Situationen im Leben, das schaffen wir nicht aus eigener Kraft. Probleme können so groß sein, dass wir denken, wie soll ich das schaffen? Und gerade deshalb wollen wir heute auf diesen Predigttext schauen. Und ich möchte mich auf drei Punkte konzentrieren, die uns hoffentlich eine kleine Hilfestellung bieten, wie man mit Problemen, mit Herausforderungen umgehen kann, auf Christus zentrierte Art und Weise. Aber bevor wir das machen, möchte ich noch eine ganz persönliche Frage an jeden von euch stellen. Und zwar, gibt es aktuell in deinem Leben Herausforderungen oder Probleme oder Schwierigkeiten, mit denen du zu kämpfen hast? Irgendwas, ja, was wirklich viel Kraft kostet und wo du manchmal nicht ganz weißt, wie du das schaffen sollst. Vielleicht gibt es das in deinem Leben oder in jemandem in deinem näheren Umfeld, von dem du weißt, okay, der steht gerade echt vor großen Problemen. Wenn ja, dann möchte ich dich ermutigen, das mal so im Hinterkopf abzuspeichern für diese Predigt und ja, diese Herausforderung auch auf diese Punkte ein Stück weit anzuwenden. Schauen wir jetzt aber in den Text in 1. Samuel 14. Denn König Saul und sein Sohn Jonathan, der Prinz sozusagen, die stehen vor wirklich einer riesigen Herausforderung. Das Problem ist nämlich, die Philister, ein feindliches Volk, war in das Land der Israeliten eingefallen. Kamen so von der Küste, Mittelmeerraum, und sie fielen mit einer militärischen Übermacht ein. Ja, wir lesen in Kapitel 13, dass die Philister ein Lager aufschlugen mitten im Kernland der Israeliten. Also sie waren wirklich bis ins Zentrum vorgerückt. Und dann steht da, dass sie 30.000 Streitwagen besaßen. Dazu 6.000 Reiter und unzählbar viele Fußsoldaten. Also man kann sich das wahrscheinlich nicht so vorstellen. 30.000 Streitwagen. Streitwagen, das waren die Panzer der damaligen Zeit. Damit konnte man wirklich eine Armee einfach plattfahren. Und 30.000 unzählbare Fußsoldaten, also eine militärische Übermacht, die einfach unzählbar ist. Die Israeliten, die hatten nämlich nicht ganz so viele Soldaten. Es steht, Saul hatte 600 Männer um sich geschart. 600 gegen 100.000, mal grob geschätzt. Das Problem ist noch schwieriger. Es sind nicht nur 600 Soldaten, sondern diese 600 Soldaten waren nicht einmal bewaffnet. Ja, im Kapitel 13 steht auch noch, dass die Philister alle Waffenschmieden im Land zerstört hatten und dass die Israeliten außer dem König Saul und seinem Sohn keine Waffen besaßen. Also 600 mit Heugabeln bewaffnete Männer, mutig gegen 100.000. Man braucht jetzt kein großer Stratege sein, um zu wissen, keine Chance. Das können die Israeliten auf gar keinen Fall gewinnen. Diese Herausforderung ist viel zu groß. Und die Frage ist jetzt, was sollen sie machen? Wir schauen uns den ersten Punkt an. Schaue auf Gott, habe ich ihn Stand. Denn es geht in diesem Text eigentlich um zwei Personen. Es geht einmal um Saul, den König, und um seinen Sohn Jonathan. Und die beiden Personen stehen für zwei komplett unterschiedliche Herangehensweisen und Perspektiven auf dieses Problem. Auf der einen Seite steht Saul und seine Reaktion ist für uns eigentlich relativ verständlich. Was macht er? Er holt erstmal die ganzen Hauptmänner um sich, er bespricht Taktiken, wie man militärisch gegen den Feind vorrücken kann. Er holt sich auch noch religiöse Unterstützung, diesen Priester, von dem wir eben gelesen haben, wie hieß er? Achia. Das Problem ist, der Priester ist eigentlich schon von Gott verworfen worden, aber das weiß Saul nicht anscheinend oder ist ihm egal. Auf jeden Fall versucht er auf möglichst aus eigener Kraft dieses Problem zu lösen. Und am Ende merkt auch Saul, okay, selbst mit der besten Strategie, wir sind einfach viel zu wenig. Keine Chance gegen die Philister. Und so lesen wir dann in Vers 2 und 3. Saul saß unter dem großen Granatapfelbaum bei Migron nahe Gibea. 600 Mann waren bei ihm, darunter der Priester, und dann wird beschrieben, woher dieser Priester kommt. Von Sauls Leuten hat aber niemand bemerkt, dass Jonathan sich aus dem Lager geschlichen hatte. Also der große König Saul, der eigentlich von Gott den Auftrag hat, die Philister jetzt zu vertreiben, was macht er? Er sitzt niedergeschlagen unter einem Baum, ängstlich. Er weiß nicht, was er machen soll. Sie sind viel zu schwach. Er ist unachtsam und bestimmt ganz schön verzweifelt. Was soll er machen? Ich finde seine Reaktion eigentlich verständlich. Ja, bei so einer Übermacht kann man schon mal verzweifeln als König. Aber spannenderweise hat sein Sohn eine ganz andere Reaktion. Und die ist eigentlich für uns total unverständlich. Was macht sein Sohn Jonathan? Vers 1. Eines Tages sagte Jonathan zu seinem jungen Waffenträger, das war so sein Knappe, komm, wir wollen zum Posten der Philister dort drüben gehen. Seinem Vater sagte er nichts. Ich habe euch mal ein Schaubild mitgebracht, an dem wir die ganze Situation ein bisschen besser vor Augen halten können. Also hier rechts diese Zelte, das soll einfach mal das Lager der Philister darstellen. Ja? Da lagern 100.000 Soldaten. Und etwas vorgeschoben gibt es so einen Hügel. Und auf diesem Hügel haben die Philister ihren Wachposten positioniert. Taktisch die beste Stelle, die es gibt. Denn von dem Hügel kann man das ganze umliegende Land überblicken und gleichzeitig ist man durch so einen ganz steilen Hang abgesichert. Da kommt niemand hoch, zumindest keine Armee. Denn der Hang ist so steil, dass man wirklich hochklettern muss, steht im Text. Dieser Baum steht für das Lager der Israeliten, wo Saul sitzt. Und ja, sein Sohn fasst jetzt den Plan mit seinem Waffenträger, komm, wir greifen jetzt die Philister an. Und das Ganze nicht bei Nacht, heimlich. Nein, er sagt, ja, wir gehen jetzt darüber und wir winken denen zu, wir rufen denen zu, Leute, wir greifen euch jetzt an. Wir sind zwar nur zwei Leute, aber wir greifen euch jetzt an. Also, ja, manche lachen, es ist eigentlich nur zum Lachen. Ja? Wie kann ein Mensch so reagieren eigentlich? Wie kommt Jonathan auf so eine bescheuerte Idee irgendwie, oder? Also entweder ist er lebensmüde oder er ist so ein total naiver Mensch, kennen wir alle, ne? Die überhaupt nicht die Realität fassen können, total optimistisch. Irgendwas läuft doch schief bei Jonathan. Wie kann er diesen Plan fassen, zu zweit das Lager oder den Wachposten der Philister anzugreifen? Und die Antwort ist jetzt wahrscheinlich für einige nicht mehr überraschend. Jonathan hat eine ganz andere Perspektive als sein Vater. Er ist in der gleichen Situation, er ist der zweite Mann im Volk, er muss das Volk anführen. Und er sieht diese Übermacht der Philister, die sind viel zu viele, viel zu stark, das Problem ist zu groß. Die Israeliten sind nur 600. Aber Jonathan bleibt dort nicht stehen. Jonathan schaut darüber hinaus, im Grunde auf das, was unsichtbar ist. Er schaut auf Gott. Und Jonathan sagt in Vers 6, das ist der Schlüsselvers des ganzen Textes, ich finde es wunderbar, er fasst seinen Plan nochmal zusammen. Zu seinem jungen Waffenträger spricht er: Komm, wir wollen hinübergehen zum Wachposten dieser unbeschnittenen Heiden. Und jetzt, vielleicht hilft uns der Herr, denn für ihn spielt es überhaupt keine Rolle, ob wir viele oder wenige sind. Vielleicht hilft uns der Herr. Was Jonathan verstanden hat, ist: Das Problem ist viel zu groß für uns, wir haben keine Chance. Aber Gott ist noch so viel mächtiger als diese Philister. Für Gott sind 100.000 Feinde, was ist das schon? Ja? Gott ist viel, viel größer als dieses Problem. Viel mächtiger. Und er sagt deshalb, für Gott ist es total egal, ob wir auch 100.000 Soldaten sind oder ob wir 600 sind oder ob wir nur zu zweit sind. Gott ist doch sowieso stärker als der Feind. Ist doch egal, wie viele wir sind. Gott ist größer. Und das ist eine Wahrheit, die Jonathan verstanden hat und die auch wir, worauf wir vertrauen können. Ich weiß nicht, was du vielleicht als in deinem Hinterkopf jetzt hast, so deine aktuelle Herausforderung, dein Problem, was auch immer. Gott ist mächtiger. Und das soll jetzt nicht bedeuten, dass wir Probleme kleinreden. Ja? Auch Jonathan hat das sicherlich nicht getan. Es war wirklich eine lebensbedrohliche Situation für ihn. Probleme sind manchmal ganz schön groß und schwer zu bewältigen in unserem Leben, Herausforderungen. Und es geht nicht darum, die klein zu reden und zu sagen, ach, warum hast du denn Angst? Gott ist doch da, ist doch alles kein Problem. Probleme sind manchmal angsteinflößend und kraftraubend. Und gerade deshalb ist es so wichtig, diese Perspektive von Jonathan auch zu haben und zu sehen, okay, da ist noch jemand, da ist noch etwas, was noch mächtiger ist, noch größer. Deshalb schaue auf Gott. Damit ist das Problem noch nicht aus der Welt geschafft. Die Philister sind noch da, aber Jonathan weiß, da ist jemand, der diesen Feind besiegen kann. Gibt es jemanden? Deshalb schaue auf Gott. Das nächste, was Jonathan tut, er fragt nach Gottes Willen. Jonathan weiß also, dass Gott dieses Problem lösen kann und gerade deshalb unterstellt er sich jetzt Gottes Willen. Was heißt das? Jonathan hat anscheinend verstanden, dass Gott zwar mächtig und groß ist, aber dass Gott nicht verspricht, uns einfach alle Wünsche, alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen, alle Wünsche zu erfüllen, alle Probleme einfach aus dem Weg zu schaffen. Gott ist nämlich kein Wunschbrunnen oder kein Kaugummiautomat, ja, wo man irgendwas reinwirft, ein Gebet, und dann kommt das raus, was wir wollen. Wir können Gott nicht für unsere Zwecke missbrauchen. Saul hat das übrigens gedacht. Ja. Er hat sich so einen Priester geholt und dachte, ja, der Priester, der kann für uns beten. Dann läuft es. Jonathan hat verstanden, okay, Gott ist zwar mächtig, aber er ist kein Kaugummiautomat. Gott verspricht uns nicht, alle Probleme und Herausforderungen wegzunehmen. Im Gegenteil, Jesus sagt ganz klar, wenn ihr an mich glaubt, dann werdet ihr auf Herausforderungen treffen im Leben. Aber Gott verspricht uns andere Sachen, und zwar, dass er alle, die an ihn glauben, niemals verlassen wird, egal in welcher Situation, dass er immer da sein wird. Und, was ich sehr faszinierend finde und manchmal schwer zu glauben, dass alles, was geschieht, uns letztendlich zum Besten dient, weil Gott diesen Plan für unser Leben hat. Und ich möchte dazu einen paar Verse lesen aus dem Römerbrief, wo das so wundervoll beschrieben wird, Römer 8. Dort schreibt Paulus: Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Mit anderen Worten, auch wir Christen haben Probleme, haben Hindernisse zu bewältigen. Und dann, Vers 26, geht es weiter. Aber der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen der Menschen vorgeht, er weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für alle, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Eines aber wissen wir: Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Also Paulus schreibt hier ganz deutlich, auch Christen gehen durch Herausforderungen, gehen durch Leid, durch Probleme. Und manchmal sind diese Probleme viel zu groß. Aber wir dürfen wissen, dass Gott mit seinem Geist bei uns ist und dass dieser Geist sogar für uns eintritt im Gebet Tag und Nacht. Und dass Gott auch verspricht, dass letztendlich alles zum Besten dient. Manchmal schwer zu glauben. Und genau weil Gott diesen Plan hat, sollten wir eben nach seinem Willen fragen. Was ist sein Wille für unser Leben? Jonathan macht das auf eine bisschen skurrile Art und Weise. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das steht hier in dem Text ab Vers... bin ich gerade durcheinander. Vers 8. Also sie gehen zu den Feinden und dann will Jonathan den zurufen. Hallo, wir greifen euch jetzt an. Und wenn die Feinde dann sagen, alles klar, wir kommen jetzt runter, bringen euch um, dann flieht Jonathan. Und dann weiß er, okay, das war ein blöder Plan, wir laufen lieber wieder weg. Aber wenn die Philister sagen, alles klar, kommt nur hoch, dann bringen wir euch halt hier oben um, dann weiß Jonathan, alles klar, wir gewinnen, Gott ist bei uns. Also wirklich eine skurrile Art und Weise. Was aber entscheidend ist, ist, dass Jonathan sich Gottes Willen unterordnet. Er hat nicht einen Plan und sagt, so Gott, das ist mein Plan, jetzt sei dabei, sondern er sagt, okay Gott, wenn das ein blöder Plan ist, dann zeig mir das bitte. Zeig mir, was du von mir willst. Er ordnet sich unter. Nun ist eine berechtigte Frage vielleicht von dem einen oder anderen, wie können wir in unserem Leben heute Gottes Willen denn erfahren? Wie kann ich nach Gottes Willen fragen? Und man könnte darüber jetzt stundenlang reden. Ich versuche trotzdem, das in weniger Zeit so ein paar hilfreiche Tipps zu geben, was Gott uns mitgibt, wie wir nach seinem Willen fragen können. Und das Wichtigste ist das, was wir gerade tun. Wir schauen in sein Wort. Denn das Wort Gottes, die Bibel, hat Gott uns gegeben, weil er sich darin zeigt. Weil er sich daran erkennbar macht, weil er sagt, was sein Wille ist, was nicht sein Wille ist, was ihm nicht gefällt. Weil wir lesen können, wie Gott handelt und wie Gott sich selber beschreibt. Und daran können wir ableiten oder erkennen, was Gott möchte und was ihm gefällt, was ihm nicht gefällt, weil er hat ja den guten Plan. Und er weiß, was gut für uns ist. Und zugegebenermaßen kann es manchmal ein bisschen erschlagend sein, die Bibel ist ganz schön dick, und man weiß ja auch nicht so richtig, okay, wo fange ich denn jetzt an? Wie erkenne ich denn jetzt Gottes Willen für mein Leben? Und falls du morgen hier sitzt und dir denkst, okay, ich weiß nicht so richtig, wie ich mit der Bibel arbeiten soll, wo ich anfangen soll zu lesen und so weiter, gibt es in dieser Gemeinde einige Angebote, wo du wirklich Hilfe bekommst, die Bibel besser zu verstehen. Und es gibt sicherlich auch viele hier, die dir dabei helfen möchten. Und wenn du Fragen zur Bibel hast, komm doch einfach auf jemand verantwortlich, auf Steffen oder Tim oder so zu, oder auch auf mich, und dann können wir mal schauen, wie wir dir helfen können. Der zweite Punkt neben Gottes Wort ist das Gebet. Ohne Gebet geht gar nichts. Jonathan betet übrigens auch in der Situation, ja, man kriegt das nicht so mit, aber letztendlich sagt er ja: Gott, bitte zeig mir, was dein Wille ist, ich habe hier so einen Plan, sag mir, ob das richtig ist. Er spricht mit Gott. Und genau das ist so wunderbar, dass wir mit Gott reden können, dass wir ihm unsere Probleme bringen können, dass wir ja auch auf ihn hören können. Und wenn wir das in Kombination mit seinem Wort machen, dann läuft schon mal sehr viel richtig, würde ich sagen. Und der dritte Punkt ist auch ein sehr wichtiger: Wie erkenne ich Gottes Willen? Gott hat uns nicht zu Einzelgängern berufen, sondern wir sind hier in einer Gemeinde, wir sind ein Leib und wir können uns einander unterstützen. Genauso wie Jonathan, er war auch nicht alleine unterwegs. Er hatte einen Waffenknecht dabei und dieser Waffenknecht war, glaube ich, ganz wichtig für Jonathan. In Vers 7 sagt er: Alles klar, Jonathan, ich gehe mit dir. Ich gehe mit dir durch diese Herausforderung, auch wenn es zugegebenermaßen hier um Leben und Tod geht. Und so können auch wir einander unterstützen, so ein Waffenknecht für unsere Brüder und Schwestern sein. Ja? Wenn jemand durch herausfordernde Situationen geht, dann ist es so wichtig zu wissen: Hey, da ist jemand, der stärkt mir den Rücken, der hilft mir im Alltag, der betet für mich, der begleitet mich durch meine Herausforderungen. Und dazu sind wir aufgerufen, Waffenknechte für den anderen zu sein. Und vielleicht kennst du auch jemanden, wo du weißt: Hey, vielleicht sollte ich mal für den beten. Der geht durch schwierige Zeiten. Und auch praktisch helfen. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Wenn die Herausforderung groß ist, dann schau auf Gott, frage nach seinem Willen und dann handle mutig. Wenn du weißt, was Gott möchte oder was seinem Willen entspricht und was ihm nicht entspricht, dann darfst du mutig vorangehen und voller Hoffnung. Ja? Vielleicht hast du einen Waffenträger dabei, jemand, der dir den Rücken frei hält. Letztendlich darfst du aber wissen, es kommt ja nicht auf meine Kraft an, es kommt auch nicht auf die Kraft oder die Anzahl der Leute an, die mit mir durch diese Herausforderung gehen, sondern es kommt letzten Endes auf Gott an. Er ist mächtig. Wir lesen Verse 13 bis 15. Was macht Jonathan nun? Also die Wachen antworten, Vers 12: Kommt nur herauf, wir werden es euch zeigen. Und dann ruft Jonathan: Los, mir nach. Der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Rasch kletterten sie auf allen Vieren den steilen Hang hinauf. Jonathan voraus, sein Diener hinterher. Kaum war Jonathan oben, da fielen die Philister vor Schreck zu Boden und der Waffenträger tötete einen nach dem anderen. Die beiden brachten bei diesem ersten Überfall etwa 20 Männer um. Die Leichen lagen in einem Umfeld von wenigen Metern. Nun brach im ganzen Heer der Philister Panik aus. Im Hauptlager, bei den Vorposten und sogar bei den Truppen, die die israelitischen Dörfer ausplündern und zerstören sollten. Und dann bebte die Erde. So versetzte der Herr alle Philister im Lager in Angst und Schrecken. Jonathan und sein Knecht, die klettern also diesen Hügel hoch. Und dieser Hang ist so steil, dass sie wirklich auf allen Vieren da hochklettern, keine Hand frei für ein Schild oder ein Schwert, um sich zu verteidigen. Ja? Sie müssen voll und ganz auf Gott vertrauen, dass er sie wirklich bewahrt. Die Philister hätten einfach da stehen können, ein Speer in der Hand. Jonathan musste vertrauen, dass Gott ihn beschützt. Und als Jonathan oben ankommt, fallen die Soldaten plötzlich vor ihm zu Boden, sodass Jonathan und sein Waffenknecht sie schlagen können. Es kam also letztendlich wirklich nicht auf Jonathans Kraft an. Er Er hat eigentlich nicht viel getan. Ja? Er hat auf Gott geschaut, er wusste, Gott ist mächtig. Er hat nach seinem Willen gefragt. Und dann ist er mutig vorangegangen und hat auf Gott vertraut. Und Gott, er zeigt hier seine Macht mal so richtig. Also wenn du denkst, okay, ist Gott denn wirklich mächtig? Diese Geschichte beweist dir, Gott ist wirklich mächtig. Denn er besiegt nicht nur diese 20 Wachposten, nein, dadurch kommt es im Lager der Feinde, wo diese 100.000 Philister lagern, zu Panik. Die kriegen irgendwie Todesangst, die denken irgendwie, der Feind ist da und sie fangen an, sich gegenseitig zu bekämpfen. Wir lesen dann später noch, dass einige Israeliten, die waren zu den Philistern übergelaufen und die fingen plötzlich wieder an, sich gegen die Philister zu stellen und es gab eine riesen Verwirrung und Panik und letztendlich besiegen die Philister sich selber. Saul, der kriegt das auch noch mit, der König, der unterm Baum sitzt und er kommt gerade rechtzeitig, um den Sieg für sich zu beanspruchen. Ja, die Schlacht ist vorbei, aber er beansprucht den Sieg für sich. Aber ich glaube, Jonathan und sein Waffenknecht, die werden verstanden haben. Hier hat nicht Saul gekämpft, hier haben auch nicht wir gekämpft, sondern hier hat Gott gekämpft und er hat gesiegt. Er hat uns den Sieg geschenkt über den Feind, diese Übermacht, dieses riesige Problem, diese Riesenherausforderung. Und ich glaube, dass die Geschichte, so skurril und verrückt sie auch ist, Jonathan und sein Waffenknecht, ich glaube, ihr Glauben, der wurde mächtig gestärkt. Ja? Wenn man sowas erlebt hat, ich glaube, da fällt das Vertrauen auf Gott auch mal leichter. Und Gott möchte auch dir heute durch diese Geschichte zeigen, er ist richtig mächtig. Und du darfst auf ihn vertrauen. Er möchte dir Mut machen, auch in deiner Herausforderung, in den Herausforderungen des Alltags, auf ihn zu schauen. Auf ihn zu schauen, er ist größer und mächtiger, als du es dir vorstellen kannst. Und deshalb schaue auf Gott. Und dann frage nach seinem Willen, was möchte Gott von mir? Was für ein Verhalten möchte Gott von mir? Such dir auch einen Waffenknecht, jemand, der dich begleitet, dir den Rücken stärkt, der dich auch mal ermahnt, aber auch ermutigt, der für dich betet. Und dann geh mutig voran und vertraue auf Gott. Und wenn dir das nicht reicht, diese Geschichte, wenn du denkst, okay, das hat mir noch nicht so richtig gezeigt, wie mächtig Gott ist, dann möchte ich dir sagen, es gibt noch eine viel größere Sache, die Gott getan hat. Und Gott hat, wenn du an ihn glaubst, schon das größtmögliche Problem, die größtmögliche Herausforderung, die es überhaupt gibt für Menschen. Das hat er schon gelöst. Von dem hat er dich schon befreit. Denn Gott hat das Problem der Sünde besiegt. Und diese Sünde ist wirklich, es gibt kein größeres Problem für Menschen, als durch die Schuld von Gott getrennt zu sein. Und für diese Schuld, diese Sünde, müssen wir eigentlich bestraft werden. Denn wir verhalten uns ungerecht. Wir leben nicht nach den Gesetzen des Königs. Und diese Schuld hat Gott für dich bezahlt am Kreuz. Und damit hat er das größte Problem in deinem Leben gelöst. Und wenn du einmal daran zweifelst, dass Gott mächtig ist, dann erinnere dich daran, was am Kreuz geschehen ist. Größere Macht kann man nicht demonstrieren. Und mit diesem Blick auf Christus beginnt die Lösung des Problems. Mit einem Glauben, der sagt, vielleicht wird der Herr mir helfen. Vielleicht wird der Herr für mich eintreten.